Nun können Sie üben. Sie hören einen Satz. Überlegen Sie, welches Wort verstärkt wird und formulieren Sie den Satz so, wie Sie ihn schreiben würden, mit sehr. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Es ist heute voll kalt draußen. Es ist heute sehr kalt draußen. Alles klar? Dann sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Dieser Kuchen ist ja wahnsinnig lecker. Dieser Kuchen ist ja sehr lecker. Mein Nachbar ist total nett. Mein Nachbar ist sehr nett. Diese neue Band ist extrem cool. Diese neue Band ist sehr cool. Mein Bruder muss krass viele Bücher für seine Prüfung lesen. Mein Bruder muss sehr viele Bücher für seine Prüfung lesen. Ist das eure neue Katze? Die ist ja echt süß. Ist das eure neue Katze? Die ist ja sehr süß.